Dies sind unsere Themen. Weitere Verhandlungen für Museum und Bibliothek, Holtorf wieder mit Weihnachtsmarkt, Polizei warnt vor Spendensammlerin. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Für Sie am Mikrofon Philipp Moritz. Nach 10 Jahren der Diskussion und Vertagung sollte an der Langenstraße 31 bis 33 nun das Stadt- und Kreisarchiv sowie das Museum Heimat finden. Die Politik war sich einig, einen Kauf der späteren Immobilie vorzuziehen. Dennoch blieb unklar, was das Projekt kosten wird. Die Ausschussmitglieder stimmten für eine weitere Vertagung. Der Nienburger Ortsteil Holtorf hat wieder einen Weihnachtsmarkt. Nach einigen Jahren ohne einen solchen hat nun der Ortsrat die Organisation übernommen. Dieses findet am kommenden Samstag statt. Alle Vereine und Institutionen davon zu überzeugen, war keine leichte Aufgabe, so Ortsratsmitglied Bernd Bade. Wir hatten einige Anfragen zum Tannenbaumverkauf am Vogelshaus und da haben wir gesagt, Mensch, da wollen wir vielleicht eine Glühweinbude zustellen. Und im Ortsrat haben wir dann gesagt, wir können das eigentlich noch besser. Die Ortsbürgermeisterin, die Frau Feske, und der Ortsrat haben dann beschlossen, dass wir selber mal einen Weihnachtsmarkt durchführen wollen, auch mit Weihnachtsbaumverkauf, mit Karussell etc. pp. Am Dienstagnachmittag wurde ein 76-Jähriger in Nienburgs Innenstadt Opfer einer Spendensammlerin. Gegen 15 Uhr wurde der Nienburger auf dem Marktplatz vor dem alten Rathaus von einer fremden Frau um eine Spende für gehörlose Kinder gebeten. Nachdem der Senior spendete, bemerkte er den Diebstahl von 300 Euro. Das Opfer beschrieb die Täterin mit 20 bis 30 Jahren, dunklen Haaren und bekleidet mit einer hellen Jacke und einer Mütze. Die Polizei Nienburg hofft auf weitere Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für das kommende Wochenende sind in der Fußball-Kreisliga 7 Nachholspiele angesetzt. Diese waren aufgrund schlechter Wetter und dadurch bedingter Platzverhältnisse abgesagt worden. Am Sonntag spielt um 14 Uhr Intercomater Nienburg gegen den TSV Eistrup. Stöckse trifft auf Lese, Hasbergen empfängt Rodewald, Herbstmeister Münchenhagen muss zum SV Seppenhausen-Balge, Steilberg nach Husum und Nendorf spielt gegen Liebenau. Bereits am Samstag trifft um 14 Uhr Lockum auf Rehburg. Am Freitagabend geht es für den ASC Nienburg zu Kreuzrug Hundestorf. Anstoß ist dann um 19 Uhr. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.